Einen wunderschönen guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Freunde der Musik, liebe Kinder und natürlich auch die Kiffer. Ich möchte Ihnen diese Platte vorstellen. Rhymen am Mikro. Es ist ein Künstler aus Dresden, Seidnitz, der seine Gedanken in lyrische Form umgewandelt hat. Hier geht's nicht um Qualität, Brillanz, um irgendjemand zu birnen oder zu flohen oder hier hart auf die Kacke zu machen. Das sind einfach nur Gedanken aus dem Herzen in das scheiß Mikrofon rein. Ich wünsche natürlich den Zuhörern viel Spaß und fühlt einfach diese Musik. Mein Name ist Celestino und Peace out, ihr Fotzen. Oder war das schon wieder zu hart?